Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Aus der Suppe, die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Oktober, Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Sim Hoppenstedt und Katja Labonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Und heute wieder an meiner Seite der Tobi und Sim Hoppenstedt. Hallo. Hallo. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich muss mich jetzt in aller Form entschuldigen. Musik aus Flingernord ist ja fast den kompletten September ausgefallen. Ja. Ich musste leider mal spontan Urlaub machen, nachdem mir 36 Zähne überkront wurden. Du bist jetzt der Kaiser. Ja, und der Kaiser von China. Na Leute, bitte keine Einmischung in innere Angelegenheiten, was so viel bedeutet, ich bin ein Unrechtsstaat. Werd jetzt bloß nicht politisch, Katter. Du hast nur den Mund zu voll genommen, was unsere Fortuna betrifft. Leider ja. Aber ich bin wie immer optimistisch und sage, wir schaffen das. Ich denke, wir haben nach wie vor ein gutes Team und schaffen den direkten Wiederaufstieg. Mit Klaus Allofs. Genau so und nicht anders. Es funktioniert ja schließlich auch beim VfB Stuttgart, wo The Hammer nun Präsident ist und den Verein gut auf Kurs gebracht hat und gute Stimmung verbreitet. Und das werden wir nun auch versuchen, denn ihr hört jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Ja, selbstverständlich. Segno di vita, torno dopo secoli È strano questo cielo, non riconosco niente, non mi oriento più. te. Ancora il sole che splende e la stanza si illumina. Tu mori dalla cucina, il canto di mia madre. Poi allo specchio non c'è più lei, ci sei tu che guardi in lei che si trasforma.

Halten Sie sich nicht mit unnützen Dingen auf. Schalten Sie lieber sofort ein bei Musik aus Flinger Nord. Olle. Was macht ihr denn da schon wieder? Merkwürdige Frau. Mensch, Olle, was riechst du wieder? Was? Wolltest du dir befummeln lassen? Hast dir mal wieder literweise Cortison über die Wampe laufen lassen, wa? Das Parfüm heißt Cortigiana, Herbert. Gnädige Frau, es riecht aber gut und man sieht Ihnen heute Ihre 72 Jahre nicht an. Strzewski, ich bin 52. Herbert, was machen denn die ganzen Bilder von Donald Trump auf dem Tisch? Martha, wir wollen mit einem Vorurteil aufräumen, dass nämlich der Trump nichts mit Umweltschutz zu tun hat, ist völlig aus der Luft gegriffen. Und deswegen starten wir auf Twitter eine Trump-Kampagne. Twitter, Herbert, Twitter. Aber es wird doch immer wärmer, Herbert. Aber in Amerika hier wird seit Trump immer mehr Reiche und immer mehr Arme. Und das ist gut für die Umwelt. Und auch für die Eisbären. Und die Erdbeeren, Strzewski. Aber Herbert, das musst du mir mal genauer erklären. Pass mal auf, Olle, du mit dem Spatzen hierher. Jetzt lernst du was. Was ein Kühlschrank ist, das brauche ich dir nicht zu erklären. Das ist der Vorratsschrank für dein Schultheiß. Genau, mein Truthahn. Die Kühlbox produziert Kälte. Und genau das macht der Trump jetzt auch. Der Zauberwort ist soziale Kälte. Soziale Kälte, die produziert der Trump ohne Ende. Soziale Kälte? Genau, das kostet nichts, aber ist für den Trump kein Problem. Zusammen mit dem Bolzenschneider aus Brasilien produzieren die soziale Kälte ohne Ende. Und was ist mit den anderen? Putin oder Erdogan zum Beispiel? Ja, wenn die den notleidenden Oligarchen... Oligarchen? Sag ich doch, Olle. Also den Verwandten bei Wer wird Milliardär erstmal richtig geholfen haben, dann helfen die auch alle weltweit automatisch mit die soziale Kälte und dann mit links. Und dann haben wir ganz schnell alle eine neue Eiszeit. Und das hat der Trump ja auch gesagt. Pass auf, es wird wieder kälter. Und deswegen wird er auch im November wieder gewählt. Und der Mann ist gegen jede Kritik resistent. Resistent, Herbert. Und der Biden sollte lieber in der Opposition bleiben. Na, da wollen wir hoffen, dass deine Kampagne genauso erfolgreich wird wie deine Protestaktion gegen den Orban. Was hat der Herbert da gemacht, gnädige Frau? Etwa den Weltsicherheitsrat angerufen? Nein, er hat sich konsequent geweigert, ungarische Salami zu essen. Und Julasch, da hat der Orban geweint und stand kurz davor, mir anzurufen. Wahrscheinlich wollte sich bei dir eine Flasche Schultheiß ausleihen. Wie? Was? Du alle Schrippe, du! Ach, Herbert! Oh, Also, Sie schalten jetzt sofort um zur Musik aus Flinger Nord. Aber, Sie werden auch schon nicht bis 1000 zählen, wenn ich das nicht tue. Ja, so weiter! Mensch, Herbert, hast du das gehört? Da ist bestimmt eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hochgegangen. Oder ein Blindgänger. Nee, das war der Stefan Mross. Der Stefan? Keine Angst, mein Truthahn. Aber es knallt ja immer noch. Vielleicht doch ein Blindgänger. Nee, das ist wegen die Hochzeit. Von Stefan? Genau, wegen Corona ist seine Hochzeit im Mai geplatzt. Im Mai? Genau, und das halt immer noch nach. Warte, darf ich auch noch mal? Ach, Strzelewski. Wieso? Das sind die Guten von Hinkel. Ach, Strzelewski. meine Damen und Herren, liebe Gäste, Sie sind doch ganz sicher mit mir einer Meinung, wenn ich sage, dass Musik aus Flingern Nord die anspruchsvollste Sendung ist, die derzeit im Radio zu hören ist. Musik aus Flinger Nord. Alles, nur nicht seriös. Ach, das ist ja toll, dass wir endlich einmal ins Spielcasino gehen. Dass ich das noch einmal erleben durfte, hier in Bad Aachen. Ja, Olle, und ich hab mir extra für die Gelegenheit einen Smoking ausgeliehen. Und ich hab mir frische Unterwäsche angezogen, gnädige Frau. Herbert, wo spielen wir denn zuerst? Na, hier am 7-Eleven-Tisch. 7-Eleven, gnädige Frau. Und warum ausgerechnet da, Herbert? Na, ich hab doch schon seit Jahren diesen Husten. Guten Abend, junger Mann, Ihr Einsatz. Sie versauen ja alles. Herbert, was machst du da? Na, hast du den Einsatz? Sie altes Ferkel. Wieso? Ich hab Würfelhusten. Ich hab 4 Flecken gemacht, also darf ich noch mal... Sie altes Ferkel, Sie versauen ja den kompletten Tisch. Haben Sie mal einen Lappen da, dann mach ich die Flecken wieder weg. Ich habe zufällig ein böser Atter dabei. Sicherheitspersonal bitte zum Tisch 34. Ist ja gut, Olle. Ich geh ja schon. Hier, für den Krüppel. Kopier, Herbert. Von mir aus auch Croissant. Aber ich wollte heute Abend Champagner trinken. Martha, als ob ich das geahnt hätte. Ich hab noch eine Flasche Rotkäppchen in den Kühlschrank gepackt und danach spielen wir Hyperino. Hyper. Geht aber nur in Schleswig-Holstein. Hyper. Ach, Hyper. So, ihr Rübensüßchen, so schnell kann eine Stunde vorbei sein. Mami. Ja, wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an katalabonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden 1., 3. und 4. Freitag hören, wenn man uns lässt. Und auch wenn es einen 5. Freitag gibt. Immer um kurz nach 9, es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen und werden übertragen. Euch ein schönes Wochenende und immer daran denken. Was gut ist, kommt wieder. Selbstverständlich. Tschö. Tschüss. Tschö.